Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo und mit dem Hustweise. Ja, hallo. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Zu dritt. Hallo. Yay. Mit dem Hustweise. Ja, die Republika hat ihren Preis verlangt von mir. Okay. Wir befinden uns in Folge 119. Stimmt, und das hatte ich ganz vergessen. Da muss ich natürlich jetzt jemanden gratulieren, der nämlich 119. Geburtstag hat. Mhm. Dem Bernd. Das ist die Freiwillige Feuerwehr Woltersdorf. Achso, das ist schon, weil da Bernds Journal drüber steht. Was sehr traurig ist, ist, dass die ihren Geburtstag schon gefeiert haben, und zwar am 9. bis 11. Mai. Tja. Sonst hätte man da mal vorbeischauen können. Mhm. Ja. Ja, 119 Jahre Fanboys, 119 Jahre Freiwillige Feuerwehr Woltersdorf. Ja, finde ich gut. Die Größen treffen aufeinander. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten irgendwie 119. 119. Schön. 119 ist jetzt eine große Zahl, 8,1 ist auch eine. Mhm. Genau. Ja, 8,1. 8,1. Ist es wieder mal, also. Es ist ein bisschen C64 eigentlich, so Load 8,1. Oh ja. Aber es geht eigentlich um Windows. Es geht um Windows, ja, und es geht um Windows 8 und. 0,1. 0,1 jetzt, wie, was ja viel besser klingt als Windows Punkt. Blue. Windows Blue. Was so die letzte. Das klingt so traurig. Ja, aber irgendwie wie Blue Screen auch ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, was passiert ist, dass Windows 8 nach wie vor nicht so dolle ankommt und dass sie halt versuchen, irgendwie da eine Korrektur-Release zu machen in irgendeiner Form. Wie es genau aussieht, ist unklar. Ein bisschen dazu geblockt haben sie. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob sie irgendwie ihre Füße noch auf den Boden kriegen mit dem Update. Also das bei Windows. Also bei Windows davor, wie war es denn? Vista? Ich denke, 7 kam vor 8, oder? Genau, 7 kam vor 8, aber Vista war ja auch so ein Release, das die Leute nicht wollten. Und genau. Mit 7 sind sie dann aufgesprungen. Mhm. Aber es hat ja eigentlich nicht so radikale Konzeptänderungen drin. So grundsätzlich. Hat ein bisschen optisch was gemacht und hat schon einiges drin gehabt, aber so jetzt nicht so wie bei Windows 8, wo ja gleich diese Tile-Based Interface, die so ins Gesicht geworfen wird, wo dieses die Windows Red Experience. Dieses grandiose Video von dem Vater von irgendeinem Tech-Journalisten im Netz ist, dass sie so, oh, das ist jetzt Windows und wie komme ich aus diesem Screen raus, wieder in meinem normalen Desktop? Oh ja, genau. Und diese Geschichte. Das war, wie heißt der von Lockernorm? Chris Perillo. Und ja, in der Release-Version ist es ein bisschen anders, aber diese ganzen Konzeptprobleme gibt es natürlich nach wie vor für die ganzen alten Windows-Hasen, dass die nicht mehr ihr Startmenü haben teilweise und so Geschichten, um den Computer runterzufahren. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ja, sie haben halt viel geändert und die Leute mögen es eigentlich nicht so und die Touch-Geschichte geht auch nicht so ab. Ich habe gehört, jetzt kommt der Startbutton wieder. Das habe ich auch gehört, dass der Startbutton an sich wiederkommt. Klicken Sie auf Start, um den Computer zu beenden. Und ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte gerne ein sehr aktives, quirliges Windows, das auch gewollt wird von den Leuten. Ich bin da inzwischen, also früher fand ich es schlimm, dass es so eine Marktdominanz hatte. Jetzt fände ich es schade, wenn es die große Marktdominanz in der Größenordnung verliert, die sie noch hat. Ja. Weil dann ist dann, weiß ich nicht, geht es Apple zu gut. Ja. Aber da möchte ich noch kurz einhaken. Ich hatte auf der Republika die Chance, die Surface auszuprobieren. Und zwar die Tastatur im Speziellen hat mich interessiert. Welche davon? Die Touchy oder die Clicky? Beide ausprobiert. Okay. Und die Touchy funktioniert erstaunlich gut. Aber ich bin natürlich auch gewöhnt, auf dem iPad zu tippen. Insofern. Ich fand aber auch, dass die Touchy alleine schon besser funktioniert als das Onscreen-Keyboard vom iPad. Ja, man hat halt doch so dieses leichte Gefühl drin, wo sind die Tasten und du merkst halt, du bist jetzt nicht verrutscht. Das war ganz, also ich war erstaunt eigentlich. Ja, ich fand es eigentlich ganz positiv. Und die Clicky, wie war die Clicky so? Ja, wirkte halt wie so eine shabby Tastatur. Okay. Aber okay, also. Ich habe ja so ein Ding mal bei Expert gegen getestet. Das Problem war, da haben sie überhaupt kein Netz gehabt, was dann diese ganze Windows 8 Experience noch viel beschissener macht, als sie eh schon ist, meiner Meinung nach. Weil du die ganzen Netzdienste nicht angucken kannst. Es war relativ flüssig, so ein Surface. Es hat mich aber nicht angefixt. Also dieser ganze flache typografische Stil ist irgendwie nichts, was für mich, also was mich anfixt, sondern ist eher was, was mich dann stresst, wenn dann irgendwelche Tab-Titel so abgeschnitten sind an der Seite, weil das Konzept halt so ist, dass wir so ein bisschen überstehen. Und es ist ein Konzept, es ist ein Artsy-Konzept, aber es ist irgendwie kein besonders tragfähiges, finde ich. Ja. Ich finde es hübsch, aber genau das, also wo finde ich meine Sachen noch? Und im Grunde wirkt es eigentlich so wie Werbebanner auf Webseiten. So vom Look and Feel mit dem hin und her gescrollt die ganze Zeit. Naja, vielleicht wird ja Ubuntu der neue Gegenspieler. Genau. Vielleicht muss man auch Adblock installieren und dann. Und was ich mir auch überlegt habe, ist, was ich mir auch überlegt habe, ist, vielleicht ist es einfach gut geeignet für Mobile, aber nicht für größere Geräte. Ich denke, das Paradigma hat auch auf Mobile schon Probleme einfach. Mhm. Also es sieht sehr schön aus und das ist eine gute Designstudie, aber es hat irgendwie es beschränkt schon sehr ein. Ich denke aber, es hat auf Mobile weniger Probleme. Ja. Und auch wenn man es jetzt direkt im Vergleich zu iOS sieht, skaliert es halt auf die bisschen größere Größe nicht so gut. Ich finde, das iPad fühlt sich nicht, also wenn es mit den nativen Apps nicht so an wie ein größeres iPhone, sondern wie da ist mehr Platz und der wird auch anders genutzt. Ja. Und das hatte ich beim Surface nicht so ganz. Da hatte ich eher so, ja, komisch. Wobei es natürlich auch diese Geschichten gibt da mit Multitasking und du kannst eine zweite App irgendwie nebenbei reinholen. Also wenn du dich mal ernsthaft mit so einem Gerät auseinandersetzen würdest, eine Zeit lang könntest du wahrscheinlich schon so ein paar Dinge rausholen. Das Problem ist natürlich, das erklärt sich nicht von alleine. Das ist so, also die Bedienhürde, die sich ja irgendwie bei iOS dadurch genommen wurde, dass das so das eine Gerät war, das es kann und dass es Videos im Netz gab, was so die ganzen ersten Nutzer so mal überzeugt, also eingeführt hat. Den Vorteil haben die ganzen anderen Plattformen nicht mehr. Da muss es flutschen irgendwie. Und da muss es entweder genauso sein wie auf iOS oder irgendein Konzept, wie man die Leute an das Zeug ranführt, ohne dass es nervt. Ja, mal ehrlich, ganz am Anfang bei iOS, da gab es diese Videos und so, aber das war noch nicht die Zeit, wo meine Eltern iOS benutzt haben. Nee. Also, ja. Die haben dann den großen Vorteil, dass sie jemanden kennen, der es kennt. Genau, ja. Eben. Und das heißt jetzt bei Surface habe ich es zum Beispiel nicht. Also ich kenne keinen, der es kennt. Ich kenne einen, der gerne einen Surface hätte, aber eigentlich nur in der Variante, dass es so eine Docking-Station ist eigentlich, dass es so ein kleiner Add-on-Mitnehmer-Computer ist, dass er das Display von seinem Computer einsteckt für unterwegs und denselben Computer rumträgt, und weil ansonsten hat ihm das Ding zu wenig Power. Und ansonsten weiß ich niemanden, der das gerne hätte. Microsoft hat ja sogar diese Events gemacht, so komm vorbei und guck dir so ein Ding an, wo sie irgendwie, ich weiß nicht mehr, mit welcher Hotelkette sie das zusammen gemacht haben, auf jeden Fall habe ich da irgendwie Plakate gesehen am Hauptbahnhof, so hier, komm in dieses Hotel und wir zeigen dir Windows 8 auf Surface. War auf der Republika nicht auch ganz fett Windows 8 gesiemt? Also Bobo war doch vor Ort auch. Und irgendwie war doch die Eventwand, war doch so ein Teil geschrieben. Ja. Also es gab halt so eine Twitter-Wall, Event-Wall, whatever, die halt in diesem Windows 8-Stil war. Aber ist es noch mehr aufgetreten dann? Also ja, es gab noch so einen Microsoft-Stand, der da irgendwie bei dem Innovationscluster NRW. Wie gesagt, da habe ich mir die Surface angeguckt. Und die waren auch sehr nett und haben einem das gleich in die Hand gedrückt. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Zeit mitbringen sollen, um dann nochmal ein bisschen zu testen. Wie war denn das Gerät so in der Hand im Verhältnis jetzt zu einem iPad? War es leichter, schwerer? Ich habe es gar nicht so in die Hand genommen. Ja, das war nämlich bei dem Stand, also wo ich es in meinem Expert gesehen habe, es stand da so auf ständermäßig rum und war so angekettet, dass man es kaum ordentlich in die Hand nehmen konnte. Fand ich auch gaga, weil ich will ja das ausprobieren. Ich habe gemerkt, das Seitenverhältnis 16:9 ist halt beschissener als 3:4. Also für ein Tablet will ich nicht 16:9. Mir ist eher aufgefallen, dass halt die Power Surface, also der größere, fast doppelt so dick ist und dann schon recht klobig wirkt. Also man will wahrscheinlich das kleine Gerät mit der Power des Großen, aber sowas kommt ja wahrscheinlich dann in Zukunft. Oder halt nicht mehr, man weiß es nicht so genau. Wolltet ihr eigentlich noch was zu der Adblocker-Sache sagen? Weil ich weiß dazu gar nichts zu sagen, weil ich noch nie einen Adblocker benutzt habe. Oh, jetzt habe ich mich geoutet. Oh, ja, aber jetzt hatte ich doch Spiegel. Benutzt ihr Adblocker? Ja. Bedingt. Also ich hatte, lange Zeit war Flash mein Adblocker. Dann hatte ich eine Zeit lang Adblocker, so die Safari-Extension benutzt, bis irgendwann mal, bis mir Safari so mysteriös abgestürzt ist, dass ich alle meine Extensions wieder weggeworfen habe, weil ich nicht genau wusste, woran es lag. Aber stürzt jetzt immer noch ab, deswegen daran lag es, glaube ich, nicht. Ja, aber wieso kommen wir jetzt überhaupt auf Adblocker? Naja, da war ja dieses, also mehrere große Publikationen aus deutschen Landen haben ja momentan diese Aktion laufen mit hier, so schalt doch deinen Adblocker bitte aus. Was im Wesentlichen dazu geführt hat, dass irgendwie, weiß nicht, 120% Steigerung bei den Downloadraten von Adblock Plus irgendwie zu verzeichnen waren, weil die Leute jetzt sich gedacht haben, oh, guter Hinweis, man könnte sich einen Adblocker installieren. Wollte ich eh endlich schon mal machen. Mhm. Aha. Und das mehr so, wir wollen von unserer Arbeit leben können, also klickt auf unsere Werbung. Ja, ja. Aber, und haben das nur Leute gesehen, die einen installiert hat? Also Leute, die einen installiert hatten, haben es kurz gesehen, bis ein paar Stunden später Adblock Plus das gepatcht hat. Dass das auch ausgeblendet wird. Ach ja, weil das ist ja eigentlich alles ziemlich aktiv. Mhm. Na, ich fand es ganz erstaunlich, was das für ein Reizthema war und welche Wellen es geschlagen hat. Für mich ist Werbung im Internet tatsächlich so wie Print. Die überblätter ich einfach, also die nehme ich gar nicht wahr, dadurch, dass ich nie einen Adblocker hatte. Das Einzige, wo mich in letzter Zeit Werbung wirklich nervt, ist YouTube. Also wenn ich mir so die deutschen Print-Erzeugnisse und deren Online-Auftritte angucke, da ist da teilweise auch echt nervige Werbung bei. Also gerade diese Pop-Over-Geschichten, wo die ich erstmal wegklicken das muss, ja, bevor ich den Text lesen kann. Ja, die Pop-Over-Sachen sind nicht schön. Aber da fällt mir auch weniger Werbung auf, sondern die Kampagne der Taz willst du nicht bezahlen. Die Taz-Wall also. Ja. Die Taz-Wall. Also was mir auffällt, ist bei Spiegel Online zum Beispiel, dass ja wirklich die einen Rahmen außenrum um das ganze Angebot machen. Und wenn ich irgendwann mal mit einem fetten Rechner sitze und nicht auf dem iPad, dann ist halt sämtlicher Bereich außenrum ein Klickbereich, der diese Ad anklickt. Und das finde ich schon sehr dreist und beschissen, weil das passiert mir oft zufällig. Und das nutzt doch niemanden. Tja. Ja gut, man muss sich auch einfach eingestehen, diese Werbung, also ich meine, ja, also das ist halt so wie Printwerbung. Ich meine, wie viele Leute reagieren auf diese Werbung? Und wären das die Leute, die jetzt einen Adblocker benutzen? Gute Frage. Also ich glaube, dieses Werbegeschäft ist sowieso immer viel Illusion. Man könnte da wirklich jetzt einen Aufmerksamkeitsplatz verkaufen. Ich finde vor allem so einen Aufruf, macht eure Adblocker aus, damit wir davon leben können, extrem bescheuert, weil das ist nun mal der Mechanismus, mit dem Webseitenwerbung funktioniert. Und wenn's das ist der Lebensraum, du kannst ja nicht sagen, oh bitte, bitte mach mal, sondern da musst du halt andere Konzepte finden, wie du das dann einspielst. Also das ist nicht so ein Aufruf, macht es mal bitte nicht. Nee, dann ja noch eher ein Spendenaufruf oder ein Flatter oder sowas. Aber so die Ansage, so lass doch unsere Werbung an und vandalisiert nicht unsere Webseite, wenn ihr da einen Adblocker draufsetzt. Das ist einfach ein ganz komischer Move. Naja, ich fände es immer noch schöner, wenn die Cola 3 Cent günstiger wäre und ich dann die 3 Cent direkt irgendwie an die Webseiten zahlen kann. Aber das wird, glaube ich, nie passieren. Die Cola? Ja, oder was weiß ich. Das Werbebudget von Produkt XY. Ach so, das meine ich. Ja, weil wir bezahlen die Werbung ja sowieso. Egal, ob wir sie angucken oder nicht. Ja, wir bezahlen alles, was so eine Firma macht, wenn man deren Produkte kauft. Das ist auch klar. Unsere, also unsere Käufer zahlen ja auch, dass wir hier Podcasts machen. Ja, du bezahlst mit jedem Produkt natürlich die Werbung mit. Und das hat das jetzt so nicht sagen dürfen. Wieso nicht? Am Ende kauft jetzt keiner mehr die Apps, nur um zu verhindern, dass wir weiter podcasten. Ja, ach, du meinst stimmt. Genau, gebt uns bloß kein Geld, dann hören wir endlich auf zu podcasten. Ja, die ganzen Leute, die immer den Podcast wegblocken und nur den Rausschmeißer hören wollen. Podcast-Blocker. Es gibt ja einen extra Feed für den Rausschmeißer. Ja, aber das ist ja für die Live Arno betreut. Stimmt. Vielen Dank dafür übrigens nochmal. Ja, wo wir dann eh schon bei seltsamen online-politischen Themen sind. Ihr wart auf dem Piratenparteitag. Was ja eher ein offline-politisches Thema ist. Ja, und wohl auch bleiben wird. Ja, man weiß es nicht so genau, was aus diesem komischen Satzungsänderungsantrag 003 passiert. Aber vielleicht mal von vorne. Marcel, du warst am ersten Tag. Ich war nur am ersten Tag da, genau. Weil mir wichtig war, dass Incredible neuer politischer Geschäftsführer wird. weil ich wenige Piraten kenne, die so ausgeglichen und vernünftig und zuhörend und ja, trotzdem voller Energie und machend sind. Und deswegen fand ich ihn einen sehr guten Kandidaten. Er hat auch gut gesprochen, hatte ich das Gefühl. Er ist nicht politischer Geschäftsführer geworden, sondern erster Beisitzer. Oder nicht erster Beisitzer. Einer der Beisitzer. Einer der Beisitzer neben Andy Popp. Und damit kann ich auch leben. Ich hoffe, er macht da schöne Sachen. Er kümmert sich auch gerade um die Plakatkampagne unter anderem. Hat da auch schöne Sachen gemacht. Ja, ich finde es halt gut, wenn solche Leute auch ein bisschen präsenter sind, die nicht jedes Thema bis zum Ende verschärfen müssen, sondern eben auch zuhören und auch den Leuten zuhören, die eine andere Meinung haben. Also mir ist er in der kurzen Zeit, in dem ich ihn auf der Bühne gesehen habe, wo er sich die Rede geschwungen hat, auch sehr positiv aufgefallen in dem ganzen Umfeld. Auch positiver als Katascha, die ja jetzt Polgf, ich bin ja jetzt vor den Abkürzungsland abgedriftet, geworden ist. Die hatte eher so ein reißerisches Ende an eine mittelmäßige Antrittsrede angeknüpft. Also mal gucken, wohin das führt. Ich habe es mir gegeben, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist dann die Bundestagswahl und ich wollte mir zumindest mal sehen, was machen sie denn jetzt noch, was passiert jetzt noch, beziehungsweise was machen wir jetzt noch. Ich bin ja auch Parteimitglied an der Stelle. Einfach nur mal angucken, wie da was Sache ist und auch mal das Wahlprogramm durchlesen, dann während der Zeit, wo es beschlossen wird. Ja, und deshalb habe ich mir den kompletten Parteitag gegeben, was einfach schon immer wieder eine skurrile Veranstaltung ist, wenn man sowas nicht gewöhnt ist. Also es ist einfach so ein Ablauf, so viele Leute auf einen Haufen, die sich auf eine Tagesordnung einigen oder nicht, dann eine Versammlungsleitung, die das schaukeln muss und möglichst gut über die Bühne bringen, auch die ganzen grenzwertigen Dinge, die dann so passieren mit den verschiedenen Geschäftsordnungsanträgen, um das eine oder andere Thema mehr durchzubringen oder nicht durchzubringen. Es wirkt einfach nach einem sehr archaischen Prozess, so ein Bundesparteitag. Ja, das ist so ein bisschen wie das Scherbengericht. Ich finde es ganz interessant, wie unsere Gesellschaft Demokratie auffasst und so unterscheidet zwischen Dingen, die demokratisch entschieden werden und Dingen, die nicht demokratisch entschieden werden. Und ich denke, viele sagen einfach, so ein Parteitag ist per se demokratisch. Da passieren natürlich aber auch ganz viele nur pro forma demokratische Dinge. Denn ich denke, fast jeder Antrag profitiert davon, wann er gerade abgestimmt wird, wer gerade vorher was Doofes oder was Kluges gesagt hat. Ja, und ob der Jacken gerade am Start war oder nicht. Also ich kenne das aus der Juryarbeit, interessanterweise. War mal vor Ewigkeiten in so einer Jury, die Filme ausgesucht hat für so ein Filmfestival. Mhm. Und was da an Dynamiken für eine Rolle spielt, wie das Ergebnis dann am Ende ist. Das ist schon erstaunlich. Und das, insofern finde ich, es ist immer schwierig zu sagen, ja, das Ergebnis ist halt jetzt so und Punkt. Und das war ja eine demokratische Entscheidung. Also ich hatte da letztes Jahr auf der Republika das Beispiel gemacht, Vater, Mutter, Kind. Der Vater ist Vegetarier, die anderen beiden essen gerne Fleisch und sagen dann, wir stimmen jetzt ab, ob es jeden Tag Schnitzel gibt. Und dann hast du halt 2-1, ist demokratisch entschieden, es gibt jetzt jeden Tag Schnitzel. Schnitzel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie oder Programmfindung in einer Partei am besten funktioniert, indem du das so, weiß ich nicht, wie ein Smoothie machst. Du kippst die Zutaten rein und wurschtelst immer wieder rum und rührst und rührst und rührst und bringst solche Entscheidungen auch immer wieder hoch und kannst sie auch revidieren. Allerdings ist es doch, glaube ich, auch wichtig, dass Entscheidungen erstmal getroffen werden, sodass sie jeder ernst nimmt. Solange es keine Entscheidung gibt, wird eigentlich gar nicht wirklich drüber gesprochen, ist das jetzt gut oder nicht. Sondern erstmal sollte sich so ein Parteitag entscheiden. Also deswegen finde ich das jetzt auch ganz gut. Es gibt jetzt eine Entscheidung zur Schülermitverwaltung. Zur ständigen Mitgliederversammlung. Genau. Und an der kann man sich jetzt abarbeiten. Also was hat uns denn Stuttgart 21 gelehrt? Ich finde, es hat uns überhaupt nichts gelehrt darüber, ob Tiefbahnhöfe besser sind als Hochbahnhöfe oder was weiß ich. Sondern es hat uns gelehrt, dass sich die Leute doch erst dafür interessieren, wie ist es eigentlich wirklich, wenn die Entscheidung schon gefallen ist. Also dann gab es erst den großen Aufschrei darüber, wir wollen diesen Bahnhof so nicht. Und davor eben noch nicht darüber, da haben die meisten gar nicht drüber diskutiert. Natürlich Einzelne, die Kerngruppe, die das spannend findet, die redet dann drüber. Aber meistens wird erst wirklich drüber diskutiert, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Deswegen war es wichtig, dass die jetzt gefallen ist. Ich war sehr enttäuscht zum Beispiel, dass beim letzten Parteitag gar nicht über die SMV gesprochen wurde. Das finde ich viel gefährlicher. Dass die Erwartungen von außen natürlich sehr groß waren, dass das jetzt beschlossen wird, kann ich verstehen. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie politische Prozesse komplett zu ignorieren und zu sagen, ich hätte es jetzt halt gerne so, finde ich immer schwierig. Ja. Und damit kritisiere ich nicht Leute, die jetzt für sich sagen, okay, ich kann damit nicht leben oder so. Das ist okay. Bloß, Politik funktioniert halt mal so. Und Politik heißt nicht, es wird einmal abgestimmt und dann ist das für immer so. Sondern wir sehen einen Prozess, die Partei setzt sich mit dieser SMV auseinander. Langsam kristallisiert sich raus, wie ist eigentlich da so die Grundhaltung, wo könnte es hingehen, was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel, soll es Delegationen geben oder nicht. Also ich habe das ja mit dem BGE damals genauso mitbekommen und es wurde auch nicht auf einem Parteitag entschlossen. Also bedingungsloses Grundeinkommen? Genau, das bedingungslose Grundeinkommen, sondern es wurde erstmal eingebracht, da gab es große Ablehnung, dann gab es so einen Antrag, der abgeschwächt war erst, der ist dann durchgekommen, dann hat man sich noch ein halbes Jahr beschäftigen können und dann wurde ein Antrag zur Entschließung des BGE gemacht, der auch nochmal so ein paar abschwächende Klauseln hat mit Volksentscheid und Enquete-Kommission und so, das weiß ja kaum mehr jemand. Also Politik ist, also für mich ist nichts Schlimmeres an Politik als dieses, aber wir haben es doch im Koalitionsvertrag stehen, wir denken jetzt nicht mehr weiter drüber nach, weil da steht es ja schwarz auf weiß. Und deswegen war es mir auch gar nicht so wichtig, was schreiben wir jetzt schwarz auf weiß da rein, sondern wir müssen uns eben an einem bestimmten Punkt mit den politischen Themen auseinandersetzen und das ist gut so und danach wird sich aber weiter auseinandergesetzt. Ja, und die ganze Auseinandersetzung ist halt, also eigentlich ist Politik an der Stelle wirklich so der, also in meinen Augen halt so der Prozess und der Prozess ist halt, der ist halt schmutzig, da gibt es einzelne Ausreißer, die Extrempositionen vertreten oder eben so mal was ausbremsen oder mal was vorantreiben oder mal meinen, sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen und es muss genau so jetzt eigentlich sein oder nicht. Und dann gibt es den persönlichen Frust, den jeder damit hat, wenn es eine gefühlte Mehrheit gibt, aber was nicht durchkommt. Dann gibt es die ganzen Verfahrensgeschichten, also allein die Reihenfolge der Anträge, wie viel Zeit für welchen Antrag, warum da ist. Das ist alles nicht so sauber, aber es ist alles irgendwie demokratisch und so läuft es halt. Also man kann versuchen, den Prozess zu optimieren und ich hoffe auch, dass sie dranbleiben, den Prozess zu optimieren. Und eine SMV wäre für mich ein Weg, den Prozess ein bisschen zu optimieren. Also allein so ein bisschen die Zeit zu haben, an der Sachentscheidung so ein bisschen nachzulesen und was zu machen. Also wenn man sich so einen Parteitag, wer jetzt noch nie auf sowas war, das muss man sich so vorstellen, es kann sein, dass einzelne Dinge wirklich kurz erwähnt werden mit ihrem Programmpunkt, dann werden sie eigentlich vorgestellt, das kann aber auch verkürzt sein aus irgendwelchen Gründen, dann gibt es ein bisschen Diskussion drum und dann gibt es Abstimmungen. Und wenn man dann nicht ständig Volldampf auf Fokus auf dem Parteitag, auf dem was Fokus hat, darauf hat, was jetzt eigentlich passiert, dann wirken ein paar dieser Abstimmungen einfach willkürlich dann, weil das halt also so, man ist gerade in einem Gespräch, weil man hat ein Diskussionsredebeitrag hat ein interessantes Thema hier angerissen und dann will man da natürlich auch irgendwie sprechen und dann kommt es zur Abstimmung und dann ist wirklich so, heb mal hoch und das ist für das und jenes und das sind dann so Bauchentscheidungen von 1, 2, 3 Sekunden Reaktionszeit dann teilweise. Also nicht alle, aber einige. Wir stimmen jetzt FB 119 ab. Seid ihr dafür oder dagegen? Genau, also gerade wenn es verschiedene parallele Ansätze gibt, dann gibt es natürlich auch immer die Diskussion darum, wie das Wahlverfahren jetzt eigentlich stattfindet, also was man jetzt machen muss, was passiert, wenn ich da ankreuze, was eine Enthaltung ist und was nicht. Also das sind so Momente, wo es mir dann so geht, das erfordert eine gewisse Frustrationstoleranz. Weil natürlich Informationen mehrfach gesendet wird von der Wahlleitung und auch im Versuch, es genauer zu erklären, auch teilweise vielleicht mal eine Falschaussage mit dabei ist und es dann noch verwirrender wird für die Leute, die gerade schon verwirrt sind. Und man ärgert sich ein bisschen darüber, warum die Leute jetzt verwirrt sind, weil das kennt man ja eigentlich. Ja, was soll das? Gleichzeitig, wenn man so eine konkrete Frage hat, kann man sich in diese Person auch reinversetzen, dass es dass jetzt die Antwort haben will, bevor da jetzt abgestimmt wird, weil man will ja auch wissen, was man da tut. Dann ärgern sich wieder Leute, dass manche Leute nicht wissen, was man da tut. Dann ärgern sich wieder die anderen Leute, dass nicht die Leute so unvorbereitet auf so einen Parteitag fahren. Gleichzeitig ist es aber per System so, dass man nicht für alles, was da passiert, vorbereitet sein kann, weil es ist A, wirklich sehr, sehr viel. Und du kennst die Tagesordnung noch gar nicht. Du kennst die Tagesordnung, du weißt noch nicht mal genau, was davon wirklich drankommen wird und was nicht drankommen wird. Also die Arbeit, die du da reinsteckst, wenn du nicht in das Thema für dich investiert bist, das ist schon mal fragwürdig. Und dann ist halt noch die Geschichte, vielleicht bist du auch nur für einen Zweck, für einen konkreten Zweck da, für einen Antrag, weil du den selber vorbereitet hast und das hat halt alle Zeit gefressen, die du hattest an der Stelle, dann bist du da trotzdem anwesend und darfst bei allem mit abstimmen. Ist halt so und ist auch ganz gut so. Ja, aber es ist halt, es ist irgendwie ein großer, schwieriger, komplexer Prozess, der seine Macken hat an allen Ecken und Enden. Ja, irgendwie funktioniert's und man muss halt dranbleiben und sich da irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, damit gut umzugehen. Aber ich glaube, also ich merke bei den Geschichten, also ich bin ja da eher als Beobachter da, also schon mit Abstimmen und ein bisschen mich informieren. Aber ich merke halt bei sowas schon, das ist für mich so, das zu sehen, wie dieser Prozess ist, entmystifiziert den für mich auch ein bisschen. Mhm. Also eben auch, was du gemeint hast, wenn das demokratisch beschlossen wurde, dass es genau so ist und deshalb kann sich's nie wieder ändern. Nee, das ist halt wirklich, vielleicht, es gibt komische Einflüsse, die darauf gewirkt haben, dass es entschieden worden ist. Vielleicht war es wirklich ein großer Konsens. Was auch immer gerade war, hat da viel beigetragen. Aber ich denke so, das ist Demokratie. Die lebt und qualt und macht Dinge und man muss halt gucken und ein bisschen in die richtige Richtung schieben. So. Anstrengend ist es auf jeden Fall. Was ein bisschen schade ist, dass manche Themen jedes Mal runterfallen, weil die Zeit natürlich nicht reicht. Da wäre so eine Art zweite Kammer dann doch ganz nützlich, dass man die mal in Ruhe auch bereden kann. Ja, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Also für mich war das ja auch nicht das erste Mal und ich kenne diese schmerzhaften Prozesse und ja, gut ist immer, wenn sich sowas weiterentwickelt. Und da sehe ich schon noch so die Richtung, dass das tut. Ansonsten schwer zu sagen. Ich meine, andere Parteien haben ja da auch Lösungen für diese ganzen Probleme gefunden. Und die Hauptlösung war jetzt immer, Hierarchien einzuführen. Und Hierarchien funktionieren gut. Das ist natürlich so, sie haben auch viele Nachteile. Und ich möchte nicht unbedingt Hierarchien. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Alternative genau aussehen kann. Also in gut aussehen kann. Wie gesagt, das ist jetzt so ein archaischer Prozess, wo halt so der Stamm sich mal zum Stammesfest trifft und dann wird es irgendwie ausgekämmelt, was rauskommt. Ja. Hm. Ja, wir haben noch, ich denke, soweit abschließend den Parteitag behandelt. Du hast noch was gefunden zur Republika als Nachbehandlung quasi. Ja, ich versuche es auch gerade aufzumachen und jetzt kriegt jetzt ist es 404. Es gibt auf GitHub einen verlinkten Plan aller Sessions, in dem die Videos dann jeweils auch unterlegt sind auf YouTube, der gerade 404 wirft. Vielleicht ist auch einfach nur... Vielleicht habe ich den Link falsch gerade. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber an sich funktioniert der und es ist ganz schön gemacht. Und mittlerweile sind auch die nachgetragen, die nicht offiziell aufgenommen wurden, sondern die quasi so in Guerilla-Aktionen selbst aufgenommen wurden. Unter anderem ja auch deine. Also unsere. Da muss ich da auch nochmal einhaken. Ja. Aga wird immer vergessen, weil ich halt 10.000 Follower hab und sie hat nur 200 Follower. Und das ist immer sehr gemein, weil sie eigentlich so die Initiative hatte jetzt dieses Mal von dem Vortrag und auch die Folien gemacht hat und alles. Und auch das Video geschnitten hat. Da möchte ich mich auch noch bedanken bei Zelda und bei Axel, die dann mittendrin eingesprungen sind und mit der Handykamera weitergefilmt haben, als die Kamera ausgegangen sind. Ah. Ja, wir haben es geschafft, unseren Talk auch noch mitzuschneiden und online zu stellen. Und ich habe aber auch so in den letzten Tagen ein bisschen rumgewühlt, was ich verpasst hatte. Mhm. Und da waren schon ein paar sehr interessante Sachen drin. Ja. Ich fand zum Beispiel auch den Vortrag von Tessa sehr spannend. Der Montag liebt dich. Ja, ja, der war sehr interessant. Mit einer sehr schönen Argumentation darüber, wie so Unternehmenskultur sein kann. Und auch nochmal die Argumentation aufgegriffen, die auch Antje Schrupp jetzt schon bei der letzten Open Mind so genannt hatte, dass es auch darum geht, bei so einer Quote zum Beispiel, darum geht, Unternehmenskulturen zu verändern. Und dass du die erst verändern kannst, wenn du eben eine Parität hast. Weil sonst eben momentan in sehr dominant geprägten Unternehmen sich dann eben halt dominante Menschen bloß durchsetzen können. Ja. Und das wollen vielleicht nicht alle, sondern wir wollen vielleicht die gesamte Gesellschaft da auch repräsentiert haben. Also das hat mir gut gefallen. Was war denn noch? Es gab noch ein paar, die schön waren. Es gab auch ein paar sehr verrückte Sachen. Bei einigen Sessions war der Ton irgendwie super leise, weiß ich nicht genau. Ja, was fällt mir? Die Cyborg-Session habe ich nochmal von vorne mir angeguckt. Fand ich auch sehr spannend. Ja, also wühlt euch da nochmal durch, das lohnt sich wirklich. Und man kann ja auch einfach schön reingucken in die YouTube-Videos und wenn es einem nicht so passt, dann das nächste anschalten. Tja, da kann man sich gut durchklicken, es sind auf jeden Fall einige und ein paar davon sind auch richtig gut. Also ich weiß nicht, woher mein Eindruck kam. Ich fand, es gab viel weniger Totalausfälle als letztes Jahr. Es waren jetzt nicht alle Sachen super spannend oder super neu. Also so dieses, ja, wir wissen, wir haben eigentlich schon mal drüber geredet, Gefühl, das gab es schon oft. Aber halt auch nicht so diese vorgelesenen Diplomarbeiten. Okay. Ja, ich hatte wohl das Glück, dass ich nie so in einem vorgelesenen Diplomarbeitenvortrag war, auch letztes Jahr nicht. Also ich hatte irgendwie letztes Jahr einmal irgendwie so eine Geschichte, die so, eher so eine Marketing da gab's Sache dann viele, war. Ja. Ja. Und dieses Jahr hatte ich halt irgendwie so einen zumindest, wo ich den Eindruck hatte, dass der Vortrag so nicht aufs Publikum der Republika so ein bisschen abgezielt hat, sondern eher sonst so vor Pädagogen und eher Digitaltechnik fernen Menschen gehalten wird. Da ging es irgendwie um Gaming-Kultur in Asien und bei uns. Und der war so ein bisschen, der fühlte sich seltsam an. Aber ansonsten hatte ich eigentlich auch Glück, muss ich sagen. Jo. Und ich finde es auch sehr schön, dass das jetzt mal gesammelt ist, alles auf einer Seite. Ja, das ist ein sehr guter Service. Ja. Also danke schauen an den mal Herrn Kreil dafür, genau, dass sich das da die Mühe gemacht hat, das auf einem Ding zusammenzuklicken. Jo, fein. Und dann geht es um Facebook Home. Ja, das Facebook Home, das ist ja da so rausgekommen für das Android. Und hat sich ja da so einfach mal so als Homescreen implantiert. Wenn man es da installiert hat. Reingewanzt. Ja, so in allen Ecken. Und hat dabei aber auch so ein paar Homescreen-Features, wie irgendwie so diese Widgets und so weiter, nicht unterstützt. Also das ist schon so ein eigener Homescreen, der auch für den mäßigen Android-Nutzer durchaus auch Nachteile bietet. Verstehe. Nicht nur so ein Frontend für Facebook. Ja, und es scheint jetzt so, als wäre diese ganze Facebook Front and Center Geschichte jetzt insgesamt nicht so der große Erfolg gewesen. Also das HTC Facebook Phone, das auch rausgekommen ist, ist wohl bisher liegt eher ziemlich bleiern in den Regalen. Also das Hardware-Telefon, das genau gleich in dem Zustand an den Kunden kommt. Und die Downloads sind auch ziemlich abgeflaut. Das war jetzt das überall Facebook-Bubbles auf dem Phone. Genau, diese Chat-Bubbles, die jetzt auch in der normalen Facebook-App drin sind und eben auf Android halt wirklich dann so omnipräsent im System durch die Gegend gurken und das Ganze. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass es irgendwie so nach dieser Anfangshype-Phase jetzt komplett still geworden ist darum, aber das ist, drückt natürlich auch komplett, weil es halt irgendwie so ein Ding ist, der Hustweise schlägt wieder zu, weil das auch so ein Ding ist, wo man halt irgendwie nicht Zielgruppe für ist, aber das glaube ich trotzdem irgendwie, also wo es auch sein hätte können oder sein kann, dass es einfach trotzdem so ganz viele Leute erreicht und man kriegt es halt nicht mit als vernagelter Nerd. Ja, also es hat eine 2-Stern-Bewertung so im Play Store und ja, 1 Million Mal wurde es schon runtergeladen, also Immerhin. Nicht wenig. Ja. Trotzdem ist insgesamt so, scheint es wohl nicht so der Ankommer zu sein und der Weg dann wohl auch für Facebook. Andere, die dazu schreiben, finden es, machen einen guten Punkt auch dazu, dass es nicht, dass so Zuckerberg selber auch nicht wirklich ein Android-Phone mit Home verwendet, sondern halt so doch ein iPhone. Weil man sieht es ja an den Twitter-Clients, die da benutzt werden. Und obwohl auch viele innerhalb Facebook iPhones benutzen wiederum und da Home gar nicht so am Start ist. Und dass man halt, wenn man so eine Technologie nicht komplett selber benutzt, sondern nur designt und ein ganz schönes Ding macht, es halt einen großen Unterschied macht. Ob das alleine jetzt ausschlaggebend ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass ein paar wirklich intensive Android-Nutzer unter den Entwicklern dabei sein sollten, die dann die entsprechenden Einwände bringen können. Hm. Also gerade sowas, wenn ich jetzt wirklich ein Android-Nutzer bin und diese Widgets einfach wirklich ein Kernfeature sind, für mich und für mehrere vielleicht, und die ich dann nicht mehr benutzen kann, dann wird sowas eher im Vorfeld schon auffallen. Aber ob das jetzt nur daran liegt, wer weiß. Tja. Und dann haben wir noch was zu Nokia. Die gibt's auch noch. Nokia gibt's noch, ja, ja. Ja, das verwundert mich. Aber weiß ja auch nicht, wie lange genau. Ja. Ich fand es nur interessant zu erwähnen, weil in dem neuen Lumia 925, was jetzt gerade vorgestellt worden ist, hat dieses Lumia eine Aluminiumhülle außenrum und die Antenne so außenrum. Die Antenne außenrum. Ja, genau, in dem Metall da draußen. Gibt es da nicht Patente drauf? Obwohl es Metall-Encasing hat, trotzdem einen guten Empfang, was sie in ihrer Vorstellungsrunde erzählen. Okay. Also dieses nahezu 1:1, so das, was beim iPhone 4 damals passiert ist. Und hat schon jemand den wie fasse ich es an-Test gemacht? Nee, ich glaube, das ist, steht noch aus an der Stelle. You're holding it wrong. Also so, keine Ahnung. Ich fand es so eine ganz lustige Anekdote, weil wir ja damals groß gewettert haben, so mit, wir sind die Antennen innen verbauen können. Ja, stimmt. Und ja, jetzt machen sie es trotzdem wieder so. Keine Ahnung, ich muss feststellen nach wie vor, dass mein iPhone 5 seltsamen Empfang hat für Telefonieren. Okay. Also zu Hause telefoniert sich scheiße, hier im Büro telefoniert sich scheiße. Also alle Stellen, wo ich normal telefonieren will, laufen doof, aber es kann auch am Empfang an sich liegen. Hm. Also ob das jetzt nach wie vor an den Antennen liegt, kann ich nicht sagen. Ich finde es auf alle Fälle seltsam, weil ich habe da echt Aussetzer und schlechte Tonqualität. Außer, wenn man wirklich so diesen iPhone 5 zu iPhone 5 Codec von der Telekom kriegt. Der hört sich wirklich echt gut an. Oh ja. Du musst die S-Geräte kaufen. Die stehen für sendebereit. Wie lange muss ich noch warten? Wann kommt es? Sendebereit? Herbst. Ach Gott, Herbst. Ja. Herbst. Aber apropos sendebereit an der Stelle, vielleicht ein kurzer Ausflug und Rant. Mein iMessage auf meinem Rechner geht nicht mehr. Ach Gott. Und da kann ich nichts mehr verschicken. Ich sehe die Nachrichten, aber ich kann sie nicht mehr rausschicken. Und ich finde es so absurd, dass es so viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie dieses iMessage kaputt gehen kann. Weil davor war es nämlich so kaputt, dass ich, wenn ich ein Bild geschickt habe vom Rechner aus, dann ist es bei mir in meinem Stream angekommen und beim Gegenüber oft nicht. Mhm. Und hat auch dazu geführt, dass die nächsten Nachrichten erstmal nicht ausgeliefert werden, obwohl sie bei mir dann schon praktisch die nächste Nachricht, die ich da wieder übers Telefon verschicke, die hat ja dann aktuell einen Timestamp, die kriegt dann das delivered unten drunter, was ja eigentlich impliziert, dass alles darüber auch schon verschickt wurde. Aber das kriegt es nicht und es hat auch keinen roten Dötzel bekommen. Jetzt ist es so, egal was ich verschicke, es dauert eine Minute oder zwei und es gibt einen roten Dötzel und ich habe schon irgendwie einen Safe-Boot gemacht. Ich habe mich komplett von iCloud abgemeldet und wieder angemeldet. Es ist traurig. Ich habe jetzt einen Arbeitsrechner, von dem aus ich keine iMessage verschicken kann. Traurig. Bei mir war das ja das Problem, dass die Systemzeit zu weit von der Apple-Zeit entfernt war und ich mir deswegen nicht einloggen konnte. Aber das war es wohl bei dir dann nicht. Nee, das habe ich versucht. Ich habe es auch ein bisschen zurück und ein bisschen vorgestellt mit der Zeit auch. Und die was? Ja, Tatsache. Das ist die Zukunft. Das ist deine 1713 Zeit. 1713 kannte er nicht. war er verwirrt. Ja, es handelt sich da mehr um eine Minute Unterschied und nicht um ein Jahrzehnt. Nun ja. Schade. Schade, schade. Schade, schade. Aber was sehr schön ist, ich bin jetzt bisher wieder angekommen mit den Oculus, den hast du ja irgendwie dabei gehabt. Ja. Auf deinen Reisen. Ja. Und ich durfte da mal reingucken. Hat die auch so einen schönen Koffer mit. Ja, ja, habe ich mir auch schon gedacht. Mit hinnehmen. Das ist super. Sieht so ein bisschen spacig aus. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie Auftragskiller. Ja, so. Entweder Auftragskiller oder vielleicht irgendwie so eine Hilti oder so. So Hausmeister. Hausmeister? Handwerker. Handwerker, meine Damen und Herren. Naja, ich durfte da auch mal durchgucken und ihr habt ja schon ausführlich drüber gesprochen, aber ich wollte doch durchaus noch meinen Senf dazu geben. Es ist großartig. Ist mal so zum einen, weil es wirklich eine ganz andere Geschichte ist, ob du jetzt in so einem 3DS oder im Kino auf eine statische Situation guckst und die dann so ein bisschen in dein Auge springt oder ob du wirklich einfach so ein Teil aufhast und durch die Gegend guckst. Also ich glaube auch, so der 3D-Effekt ist mir da gar nicht so wichtig. Das könnte auch flach sein. Aber dass ich in dieser Szene bin und durch die Gegend gucke, das ist, glaube ich, echt das Wichtige. Ist die Frage, ob es mit ohne 3D, auch schöne Formulierung, ob es ohne 3D auch funktionieren würde so. Müsste man ausprobieren, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser 3D-Effekt nicht dominant ist. Ja. So. Sondern dass es sich halt einfach echt anfühlt. Und es gibt mehrere Dinge, die ich dabei absurd fand. Also einerseits ist die Auflösung wirklich nicht so dolle und das ist aber gar nicht so wichtig. So. Was mich am meisten gestört hat an der Stelle war so, dass ich so ein Wabenmuster von den LEDs, also von den RGB-Farbpunkten gesehen habe und dieses Muster sich sehr in der Bewegung verändert hat und auch je nachdem, wo ich hingeguckt habe, das hat einen sehr... Es ist so ein bisschen Spinnenaugeneffekt. Das ist so ein bisschen Schleier über dem Ding. Also das hätte ich gerne weg. Wenn das eine vollflächige Geschichte wäre, wäre schöner. Keine Ahnung, wie gut man das machen kann. Retina. Ja, Retina hilft natürlich, aber auch da gibt es die Punkte. Und wenn man mit der Lupe auf ein Display guckt, ich weiß nicht genau, wie Retina alles sein muss. Du brauchst ein Retina-Display, das irgendwie 2 Zentimeter von deinem Auge weg Retina ist, weißt du? Genau, also das kriegt man damit eigentlich gelöst und das geht, glaube ich, auch über die Zeit. Was ich interessant fand, dass dieser Effekt, der sich da so optisch eingestellt hat, sich mit keinerlei der Fernseheffekte gedeckt hat, die über die Zeit dazu verwenden wurde, um Virtual Reality im Fernsehen darzustellen als Kinoeffekt. Ich finde, keiner hat das getroffen. Also weil dieses RGB-Ding, so wie es da aussieht, ist wieder ganz anders. Ja, es ist irgendwie echt großartig, durch die Gegend zu gucken. So. Also ich habe jetzt auch nur das Demo, ich habe jetzt kein Spiel gespielt, weil man einfach so drinsteckt. Also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann ist es, wie ihr schon gesagt habt, echt seltsam, wenn dann auf einmal aus irgendeiner Seite jemand was sagt, so in der Welt draußen, weil steht ja keiner. Ja. Und die andere Geschichte ist, ich bin da so Treppen hochgegangen im Spiel und mein Magen hat auch so ein leicht sich erhoben gefühlt, als würde ich jetzt schweben. Also dieser Disconnect zwischen dem, was mit dem Körper passiert und dem, was man sieht, das ist, glaube ich, auf Dauer auch ein Problem an der Stelle. Also ich glaube, vielleicht sollte man da auch so entsprechende Stühle oder Mechaniken noch einbauen, die ein bisschen diese Motion, die du auslöst, wirklich durchs Rumlaufen, auch auf den Körper übertragen, damit man nicht so ein Übelkeitsgefühl kriegt, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Es gibt ja auf Kickstarter ist dieses Laufband, ich habe darüber schon letztes Mal oder vorletztes Mal geredet, wo du in alle Richtungen laufen kannst und damit eben auch nochmal quasi dann deine Ingame-Figur steuern kannst mit echtem Laufen. Stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ja. Da hat sich ja schon einer irgendwie diesen Prototyp genommen und einen Oculus Rift und dann damit zusammen irgendwie auch Team Fortress gespielt. Sehr absurd. Lustig. Ja, und eine Geschichte, die ihr nicht erwähnt habt, die aber vielleicht auch wirklich nur mich wegen meiner, die nur mich betrifft, aber die will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr so eine Skibrille aufhabt und dann läuft die an mit der Zeit. Wenn ihr dieses Oculus Rift ist ja schon so eine Brille auf dem Kopf mit Skibrillen Style, Abdunklung und Aufsatz. Und mir ist es natürlich gleich so gegangen, dass ich innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten darin so ein Klima entwickelt habe, dass es oben so ein bisschen angelaufen ist. Und ich musste, glaube ich, eher in eine Kühlung gehen, glaube ich. Man muss aber dazu sagen, dass es gerade wärmer ist als zu dem Zeitpunkt, als wir es getestet haben. Das könnte damit zu tun haben. Ja, ja, glaube ich dir sofort. Das war schon ein bisschen schwitzig. Der virtuelle Nasendampf. Bei unserem Ausprobieren. Ja, aber da gibt es ja ganz tolle Produkte, mit denen man Glas so behandeln kann, dass es anläuft und so. Muss man da auch machen. Ja. Funktioniert auch wirklich. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, die Zukunft. Wir warten gespannt auf die Zukunft und hoffen bald auf irgendwie iPad Mini Retina enablede Oculus Rift Displays oder so ähnlich. Ja. Ja. Und dann haben wir mal wieder Feedback. Und ich kann das sogar spielen. Und zwar haben wir Werbung für einen anderen Podcast, den wir auch in letzter Zeit öfter mal und eigentlich auch immer gerne spielen. Hallihallo Fanboys. Servus und guten Tag. Ihr habt in der letzten Folge, glaube ich, oder in der Folge davor gesagt, dass ihr sehr gerne mal so Podcast-Teaser und Podcast-Spam erhalten wollt. Ja, und das habe ich jetzt mal direkt zum Anlass genommen, hier mal Spam zu verbreiten. Wenn ihr es nicht spielen wollt, müsst ihr es ja nicht spielen. Wäre aber natürlich trotzdem sehr nett. Es geht um Folgendes, und zwar der Sascha und der Alex und ich bin der Basti, wir machen einen Podcast mit dem Schwerpunktthema App.net. So, da kann man jetzt natürlich dann immer davon halten, was man will. Ich habe ja jetzt mitgekriegt, dass nicht alle so super begeistert davon sind in eurem Team. Aber vielleicht können wir euch ja und auch andere davon überzeugen, da auch mal reinzugucken. Der Tim ist ja schon ziemlich begeistert davon, wie man so mitbekommt. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was es genau ist, was der Vorteil ist und so weiter, werden wir in halbwegs regelmäßigen Abständen versuchen, das Ganze den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und da ein bisschen drüber zu quatschen und auch über Themen über den Tellerrand hinaus natürlich, also alle möglichen anderen Sachen auch noch, was mit Tech-Kram und sowas zu tun hat. Ein kleines bisschen was, ja, es soll so ein Konkurrenz-Podcast zu eurem natürlich werden. Nee, das wohl eher nicht. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt es ja mal spielen, wenn ihr Lust habt und mal reinhören. Dieser Podcast ist zu finden unter absradio.de, also ABS wie das Antiblockiersystem, hat nur nichts damit zu tun, sondern mit Alex, Basti und Sascha natürlich. Ja, und viel Spaß beim Reinhören schon mal und danke weiterhin für die schönen Folgen, die ihr so raushaut und macht weiter so und das übliche Geplänkel, was man so noch hinten dran schwätzen könnte. Also dann bis demnächst und danke schon mal, bis dann, ciao. Bitte, bitte. Ja, also ich denke so für die geneigte App.net-Crowd ist das bestimmt interessant. Ich habe ja im Zuge der Republika einen App.net-Bug gefunden, obwohl ich irgendwie sehr sporadisch dieses Netzwerk nutze. Und zwar gibt es ja diese Privacy-Einstellungen, dass man irgendwie nur DMs von Leuten, denen man folgt, bekommen kann. Mhm. Wenn man das anmacht, dann können einem alle anderen immer noch DMs schicken. Mhm. Man bekommt sie nur einfach nicht. Und ah, okay. Die sie verschicken, wissen auch nicht, dass man sie nicht bekommt. Oh. Okay. Ja. Klingt nach einem Design-Bug. Das hilft. Hm. Also Nils hat dann so ein bisschen auch Kontakt aufgenommen und das ist in der Tat so ein bisschen Design-Bug. Und ja. Hm. Ja, doof. Doof. Doof, doof, ne? Ja. Ja, aber ansonsten warst du jetzt nur wegen der Republika kurz mal auf app.net oder ist das ein häufigerer? Ich bin da irgendwie so einmal in der Woche oder so gefühlt. Einmal in der Woche. Ja, und ich habe mir. Das reicht aber auch so vom Content, den kann man. Auch ja. Und ich habe mir diese, wie heißt das gleich wieder? Ich habe es vergessen. Es gibt für iMessage dieses Plugin, dass du deine DMs sehen kannst direkt in iMessage. Das habe ich mir auch mal installiert so für die Leute, die ich per Twitter DM sonst nicht mehr so gut erreiche. Ist das eigentlich ein offizielles Plugin oder ist das nee, so, das ist einfach so. Also gibt es eine Plugin-Stelle für iMessage, die man wirklich benutzen darf? Ja, IM Service Framework. Mhm. Also das ist so, da könnte auch Microsoft Net MSN da sich einklinken, theoretisch. Theoretisch. Okay. Ja, ist ganz nett so und dieses Plugin kann ich auch sehr empfehlen, auch wenn ich jetzt vergessen habe, wie es heißt. Project Amy, genau, so hieß es. Mhm. Ja. Aber ansonsten bin ich nicht so oft auf .NET. I see. Tja. Und dann leiten wir nahtlos über zum Konsum. Konsum! Tja. Als erstes haben wir hier eine fancy App, eine geofancy App. Aber mit E geschrieben. Ja. Sorry. Wir haben echt eine gute Hustweise. Mhm. Also geofancy App. Die App heißt geofancy mit E geschrieben und was diese App macht, ist eigentlich ganz simpel. Man kann mit Geofences angeben, also praktisch Punkte auf Karten, an denen man sich ab und zu mal befindet, mit einem Umkreis so ab 100 Meter aufwärts. Mhm. Und diese App läuft einfach im Hintergrund und zeichnet dann auf, wann man diesen Bereich betritt und wieder verlässt. Genau. Und damit kann man zum Beispiel so Geschichten wie mit, wie lange bin ich ungefähr in der Arbeit, ganz gut abschätzen und das einfach laufen lassen und hat damit überhaupt keine Arbeit. Mhm. Weil das ist immer so eine Geschichte. Arbeit. Ja, so eine Geschichte, die ich bei dieser ganzen Zeiterfassung und was auch immer echt nervig finde, wenn ich aktiv was tun muss. Und das Einzige, was ich mit der App tun muss, ist so einen Geofence-Bereich setzen. Mhm. Und dann habe ich so einen groben Überblick drüber, wann ich wo war. Ja. Und dadurch, dass es von der technologischen Seite her, die eben Geofence-API benutzt, ist es auch relativ günstig, weil das ist wirklich so, ja. Das System weiß, beim Übergang von aus und in der Location muss ich Bescheid geben und wenn sich das nicht groß ändert und nicht oft passiert, dann kostet es so gut wie nichts. Genau, also stromtechnisch, da hat sich auch viel getan. Das war ja anfangs noch relativ teuer, auch mit der To-Do-App zum Beispiel. Ja. Und mittlerweile ist es in der Tat so, dass eben nur noch wenn du dich nicht bewegst, im Wesentlichen nur noch die Cell-Broadcasts benutzen, also die Mobilfunk-Infos quasi, und damit nicht wesentlich mehr Strom verbrauchen, als jetzt irgendwie, wenn du es nicht anhast. So. Ja, genau. Zumindest ist das der Plan. Und ich habe das jetzt auch mal laufen hier so. Und in der Tat stelle ich jetzt nicht fest, dass die Batterie schneller runter tickt als sonst. Und das sieht auch ganz hübsch aus. Was ich nicht ganz verstanden habe, es gibt ja diese Notifications, so, die du anmachen kannst, die ich aber so leidlich sinnvoll finde. Wo kann man Notifications anmachen? Du kannst da irgendwie auf, weiß gar nicht, wo du da klickst, mal kurz gucken. Du kannst auf dieses Zahnrädchen klicken und dann kannst du Activate Notifications machen pro Location. Mhm. Was das aber tut, ist einfach nur ein Pop-up einblenden, wenn du dann auf Arbeit bist, dass du jetzt auf Arbeit bist. Mhm. Ja. Ja, vielleicht willst du sicherstellen, dass es passiert ist. So. Ja. Aber so an sich, ich hätte da gerne einen Webhook eigentlich. So. Das wär schön, wenn er dann Webhook aufrufen würde, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Dann könnte ich da tolle Sachen mitmachen. Aber so ist auch ganz nett, so zum Loggen. Könnte eigentlich auch machen, wäre gar nicht so teuer, wenn man kurz das macht. Das ist ja auch so eine Geschichte, über die wir nicht gesprochen haben. Also Geofence gibt es im App Store, runterladen, wenn ihr sowas brauchen könnt. Google Now ist ja auch in die Google-App gewandert, ja, auf iOS und hat dabei natürlich auch implizit oder explizit, ich habe es ja gar nicht so genau angeguckt, weil ich wollte es nicht aktivieren, auch eine Location-API ja. aktiviert. Eigentlich auch mit Fences, glaube ich. Also eigentlich sollte so die API sein, die keinen Strom braucht. Okay. Aber es gibt diverse Berichte, die sagen, es braucht irre viel Strom. Oh, schade. Und es kommt wahrscheinlich darauf an, ob man sich viel bewegt oder nicht. Also je nachdem, welches Zwischending sie da benutzen oder wie viel sie machen, wenn man sich bewegt. Also es ist ja schon auch so, wenn du so diese Geofence benutzt, du kannst bis zu 10 Dinger, glaube ich, bis zu 10 Bereiche kannst du angeben. Ja. Und du kannst halt im Callback, glaube ich, schon aber auch die Fences verändern, die du überwachst. Ja. Und wenn sie da irgendwie so einen Stunt machen, dass du halt, wenn du dich bewegst, einfach immer wieder einen neuen Fence aufmachen, wieder zu. Und in dieser Zeit relativ viel tun, ja, du darfst ja dann als Background-Task auch viel tun, dann kann es schon einfach sehr auf die Batterie gehen. Das tut's wohl leider. Google streitet das ab, aber es gibt genug Berichte, die das wirklich beschreiben. Ich muss das trotzdem ausprobieren. Ja, da gibt's auch was ich heute auf Twitter gesehen habe von Google. Wenn du Google Now benutzt, gibt's da eine entsprechende Unterseite, die dir sagt, wie weit du gelaufen bist und die ganzen creepy Informationen, die da gesammelt werden, finde ich schön aufbereitet. Es gibt ja diese für Latitude gibt's die ja auch. Latitude hieß der Dienst. Ich habe schon total vergessen, wie dieser Dienst heißt. Ja, ja. Für Latitude gibt's ja auch diese Geotraces, die du dir anzeigen lassen kannst. Das habe ich allerdings irgendwann ausgemacht, weil es einfach das war mir zu ungenau, um es dann irgendwie laufen zu lassen. So. Mhm. Aber dieses Google Now könnte ja sogar irgendwie, das muss ich jetzt mal probieren. Vielleicht bringt mir das ja sogar irgendwas. Ja. Jenseits des Selbstüberwachungsspaßes. Nun ja, lass uns weiter voranschreiten in der Liste der Sachen, die wir jetzt hier noch vorstellen. Und als nächstes steht hier Nexter. Nexter, ja, Nexter ist, glaube ich, so durch App Store Feature durchgewandert vor zwei, drei Wochen oder so auch. Ich bekomme nichts mehr mit. Nexter ist, also wie Flickr geschrieben, so, ist ein für deutschlandweites, glaube ich, sogar öffentliches Fahrbahnnetz, ein schönes Frontend dafür. Oh. Und wirklich so irgendwie schöner als alles andere bisher, finde ich, weil es ist irgendwie, man kann in der Standardansicht hast du halt eine Map und die entsprechenden Bushaltestellen und Zughaltestellen und U-Bahn- und S-Bahn-Haltestellen und Trambahn-Haltestellen in deinem Umfeld, die du einfach antappen kannst, dann kriegst du gleich das nächste Ding, das da drauf fährt. Mhm. Wenn du nochmal drauf tappst, kriegst du die komplette Abfahrtsliste. Wenn du ein konkretes von zu also von A nach B Suche machst, dann kriegst du auch eine tolle Liste, die dir alle möglichen Fahrmöglichkeiten anzeigt, soweit so normal. Aber wenn du dann was auswählst, dann kriegst du auch auf der Map angezeigt, in welchen Bahnen die läuft und welche Stationen die hat und hast ein bisschen mehr Überblick. Mhm. Ich fand es sehr schön gemacht und da habe ich gerne nochmal Geld drauf geworfen. Und es hat bisher auch gut geklappt, wie ich es benutzt habe hier für München. Ist das nur ÖPNV oder kann das auch so Bahn? Zumindest Regionalverkehr. Okay. Also habe ich jetzt auch gesehen. Naja gut, Ingolstadt ist sogar noch weiter weg. Also das hat er jetzt zumindest angeguckt. Interessant finde ich das Interface, das ist nämlich jetzt auch schon wieder so flach und die bereiten sich jetzt schon alle auf den großen Interface-Switch vor. Ja, wahrscheinlich. Ja, also von dem Interface her würde man es eher vielleicht Richtung Windows Phone einordnen, weil alles so flach ist, aber nicht ganz so, also schon. Also von der Orientierung her und von dem, wie es funktioniert, ist es ganz anders. Aber es ist schon auch nicht so ein Standard-iOS-UI. Mhm. Ja, er kann wohl auch Bahn, wie das aussieht. Das ist ja gar nicht schlecht. Das muss ich mir mal näher angucken. Das ist in der Tat schön. Jojo. Und dann haben wir noch eine essentielle App, die jetzt mit dem Kinostart von Star Trek jetzt nochmal ganz aktuell wurde. Ja, da haben wir gedacht, warum nicht eine Empfehlung für J.J. Abrams-Fans. Ja. Mhm. Und zwar eine ganz simple App, die heißt Lens Flare. Und was kann man damit machen? Lens Flare. Lens Flares. Und zwar in ziemlich vielen Varianten. Also rein, was die Flares so können, ist super. Mhm. Also die verschiedenen Varianten, die kann man mit einem Finger positionieren oder mit zwei Fingern sogar drehen, dass die ein bisschen einen anderen Effekt haben und dann wieder mit einem Finger positionieren. Dann kann man die Farbe ändern, die so der Grund da von dem Lens Flare ist. Mhm. Dann kann man die Helligkeit einstellen und auch ein bisschen so die Proportionen. Ah. Und damit kann man schon sehr, sehr coole Lens Flares hinzufügen und man kann die auch mehrfach hinzufügen. Also man kann praktisch so eine Lens Flare hinzufügen, dann nochmal Plus drücken und also Add heißt, glaube ich, die Geschichte da. Und dann noch mehr machen. Man kann noch ein paar Texturen drunter legen, die auch noch ein bisschen mehr diesen Look machen. Und ja, also wenn man ein Freund der Lens Flares von Star Trek und Co. ist. Oder eine Freundin. Ja, oder eine Freundin. dann ist das die App für euch. Sie kostet im Moment 1,79, also auf dem 2-Dollar Pfad. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Was mir übrigens lustig aufgefallen ist zu dem Thema, es gab ja jetzt die Tage dieses Video von Chris Hadfield, wo er Space Oddity auf der ISS nachsingt, nachdem er irgendwie ein halbes Jahr als Kommandant war und quasi so als Abschiedsdings dieses YouTube-Video hochgeladen hat. Und da ist auch ganz viel Lensflare drin. So im echten Weltraum gibt es auch Lensflare. Aber original Lensflare? Das sah irgendwie so original schlechte Kamera-Lensflare aus. Es sah auf jeden Fall sehr J.J. Abrams aus. Ob du jetzt sagen möchtest, dass der schlechte Kameras benutzt? Nun ja. Ich habe dann auch noch was Absurdes. Und zwar, wofür es jetzt mehr oder weniger nicht wirklich einen Anwendungsfall gibt, aber was trotzdem irgendwie toller Spielkram ist. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge so ein bisschen über Human 2.0 und Gedönse gesprochen im Zuge von dieser ganzen Cyborg-Geschichte. Mhm. Und du meintest so, hast du aufgefordert, irgendwie die Hörer, sie sollen mal so ein bisschen, und die Hörerinnen, die sollen mal so ein bisschen Feedback geben, was sie so an Gadgets kennen dahingehend und was man da so alles machen kann, mit dem man sich augmentieren kann. Und dann bekamen wir Feedback von einem Hörer, dass es ja diese lustigen Mindwave-Headsets gibt, die am Cortex quasi eine Elektrode von außen kontaktmäßig abnehmen und deinen Hirnstrom so ein bisschen messen. Ist jetzt nicht wirklich ein EEG, aber so ein bisschen was fällt dabei schon raus. Ja. Und ich habe mir das dann auf Anregung dieses Hörers ein bisschen näher noch angeguckt und habe mir so ein Ding auch mal besorgt, weil irgendwie Spielkram muss man ja haben. Und das ist in der Tat sehr lustig. Also wenn du das aufsetzt, dann kannst du dir visualisieren lassen, wie gerade deine Hirnströme so sind oder was er zumindest ableitet, was deine Hirnströme sein könnten, welchen Wellen quasi gerade hier so Aktivität stattfindet. Und dann hat er irgendwie auch noch so zwei oder drei Messwerte, die er sich dann aus so ein bisschen rausrechnet. Das ist einerseits, wie entspannt du bist, wie konzentriert du bist und ob du gerade blinzelst. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also es gibt dann diese Apps, wo du irgendwie sehen kannst, wenn du blinzelst, was ein bisschen sinnlos ist, aber das ist ein schönes. Du kannst sehen, wenn du blinzelst. Naja, es ist ein bisschen zeitverzögert. Du blinzelst und dann sagt er, jetzt hast du geblinzelt. Aber was halt richtig cool ist, so eine App, wo du dann eben so sehen kannst, wie konzentriert du bist. Und indem du dich mehr konzentrierst, kannst du so diesen Balken oder den Zeiger irgendwie in eine Richtung drücken. Und das fühlt sich total seltsam an, weil du halt irgendwie durch Neurofeedback irgendwas beeinflusst per Bluetooth. Und Tobi meinte vorhin so, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du eine neue Bewegung lernst. So und irgendwie das noch nie gemacht hast und dann irgendwie merkst, so geht das. Und also es ist ein komisches Gefühl. Ich habe gedrückt und gedrückt und bin laut Anzeige immer nur entspannter geworden. Du machst was falsch. Also ich habe schon gemerkt, also ich kann diesen Zeiger tatsächlich beeinflussen und hatte da richtig das Gefühl, wenn ich mich mehr konzentriere, dann geht der auch in die eine Richtung. Das war schon ein seltsames Erlebnis so. Und kannst du da jetzt auch was für schreiben? Es gibt dann SDK für. Okay. Und du kannst diese Werte eben abgreifen, die das du da heißt, kriegst. Die Podcast-App, die nach dem Einschlafen ausschaltet, ist endlich ist in greifbarer Nähe. Greifbar. Das Problem ist allerdings, dass du das Headset tragen musst dabei, beim Schlafen. Aber. Oh, ja. Okay, ja. Der Podcast schaltet sich einfach nicht aus, weil du nicht einschlafen wirst. Oder du schläfst ein und dir fällt das Headset runter, dann schaltet sich es auch aus. Ach so, das hatte Tim, glaube ich, gesagt, auf der Republika so mit Totenmann-Knopf. Genau. So ein bisschen. Ja, sollte man mal machen. Das ist eine interessante Idee. Ja, auf jeden Fall Spielkram. Wenn man irgendwie zu viel Geld hat, kann man das mal ausprobieren. Ja. Was ist denn der Kostenfaktor von dem Teil? So ein Huni. Ja. Okay. Der Kostenfaktor. Kostenfaktor. Neurofeedback. Tja. Nun ja, nun denn. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, zumindest am Ende der Agenda. Wir haben auch mal wieder eine ordentliche Länge. Das ist auch schön. Wir tasten uns so langsam wieder ran. So, wir hatten jetzt irgendwie so ein paar sehr kurze Folgen. Und jetzt werden wir wieder länger. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Mehr Husten im Podcast. Oh ja. jetzt hätte ich bei einer Reifeisenstimme gesagt. Reifeisenstimme. Auch nächstes Mal wieder auf dieser Frequenz. Wiedersehen. Wiederhören. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I've left forevermore, floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I, sitting in a tin can, far above the world. Planet hear me, Major Tom. Can you hear me?